Es gab den 64. Nein. Ich hab's versucht. Es gab den 64. Eurovision Song Contest dieses Jahr. Und das war natürlich irgendwo klar, dass der, wenn der in Israel stattfindet, dass es nicht so eine unpolitische Veranstaltung wird, wie wahrscheinlich die Veranstalter gern gehabt hätten. So war der Eurovision Song Contest auch von Unruhen begleitet. Es gab dann Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel, wobei 3 Israelis getötet wurden und etliche verletzt. Es ist so, dass im Rahmen auch der Diskussion darum, so eine Diskussion hätte es wahrscheinlich in keinem anderen Land gegeben, so eine ausgiebige Diskussion, die gab es wahrscheinlich nicht mal, was die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar angeht. Es ist so, dass im September dann ungefähr 140 internationale Kulturschaffende zum Boykott des Eurovision Song Contests in Israel aufgerufen haben. Und das war alles im Rahmen dieser BDS-Kampagne. Man muss vielleicht vorweg sagen, 41 Länder hatten sich qualifiziert, alle 41 haben auch dran teilgenommen. Insoweit war dann die Initiative, wenn sie dann auf wirklich einen Boykott abgezielt hat, nicht erfolgreich. Das ist aber wahrscheinlich auch gar nicht das Thema, da wird man nachher nochmal deutlicher drauf eingehen. Was man sich vielleicht genauer anschauen sollte, das ist das Logo des ESC, beziehungsweise was der BDS draus gemacht hat. Und das ist so, dass der Eurovision-Schriftzug, der Originale, mit Stacheldraht diesem Logo des BDS umwickelt wurde und im Mittelpunkt stand dann ein zersprungenes Herz und die beiden Teile des Herzes bilden an ihrer Kante SS-Runen. Israel, so soll dann die Botschaft sein, ist dann wie Nazi-Deutschland das absolut Böse und das ist eine typische Opfer-Täter-Umkehrung, die eben sehr oft stattfindet. Das ist nicht das Einzige gewesen, was der BDS so die letzten ein, zwei Jahre getrieben hat, was mediale Aufmerksamkeit erzeugt hat. Er hetzte dann auch, was ich auch ziemlich perfide finde, gerade am Jahrestag der November-Pogrome letztes Jahr mit Flugblättern und Schautafeln, in dem halt eben Israel dämonisiert wurde. Das war dann in Berlin und eben auch zu einem Boykott des jüdischen Staates aufgerufen wird, wo man sich auch fragt, warum das eben an diesem geschichtsträchtigen Tag stattfinden muss. Das Jahr davor kam es bei einer Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft auch in Berlin zu der Situation, dass die Knesset-Abgeordnete Alissa Lavie und eben die Holocaust-Überlebende Deborah Weinstein von BDS-Aktivisten niedergebrüllt wurde. Und jetzt ist es eben so, wenn wir so viel über den BDS hören, dann müssen wir uns einfach fragen, okay, was ist das für ein Verein? Ist er nicht mal ein Verein. Ist nicht mal ein Verein, genau. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir den Dr. Ingo Elbe eingeladen. So, ich darf heute im Studio live zugeschalten den Dr. Ingo Elbe der Universität Oldenburg begrüßen. Wir hatten hier in Schwäbisch Hall schon mal die Ehre mit Dr. Elbe. Er hat hier einen Vortrag an der VHS zu Antisemitismus gehalten und auch heute laden wir wieder ihn zu selbigen Thema ein, sich zu äußern, denn es geht um die BDS-Kampagne, die jetzt medial in diesem Jahr sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat und jetzt auch in Schwäbisch Hall es eine Veranstaltung dazu geben wird, weshalb wir uns da jetzt einfach diese Kampagne genauer anschauen wollen und dafür den Herrn Dr. Ingo Elbe als Experten eingeladen haben. Ich begrüße dich, Ingo. Hallo. Hallo. Vielleicht zuallererst die Frage, wenn es sich jetzt um die BDS-Kampagne handelt, wofür stehen die Buchstaben, worum geht es sozusagen erstmal ganz grundsätzlich bei dieser Kampagne? Was ist die Idee, die dahinter steckt? Ja, also man kann ja erstmal damit beginnen, wann BDS gegründet wurde. Also BDS steht für Boycott, Divestment, Sanctions, also Boykott, Deinvestition, Sanktionen. Und BDS wurde formal 2005 von ca. 170 Organisationen der sogenannten palästinensischen Zivilgesellschaft gegründet. Allerdings geht sozusagen der Gedanke von BDS weiter zurück, nämlich in das Jahr 2001, als es eine NGO-Konferenz, eine sogenannte Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban in Südafrika gab. Und dort ist diese Idee des Boykotts Israels schon aufgekommen. Also das ist sozusagen der Gründungskontext. Vielleicht, was ist die Idee bei BDS? Also wie der Name schon sagt, es geht hier um Boykott, Deinvestition und Sanktionen. Das Ziel dieser Kampagne ist eine weltweite Boykottkampagne gegen israelische Waren und Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und sogenannte Kulturschaffende. Also es soll sozusagen Druck ausgeübt werden auf Israel durch einen Boykott. Und die Frage ist jetzt, was ist sozusagen das Ziel dieses Boykotts? Das ist ja erstmal unklar. Der BDS hat hier vor allen Dingen zwei Ziele, werden immer wieder genannt, auch auf der Homepage. Das eine Ziel ist die Beendigung der israelischen Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes, wie gesagt wird. Und das andere ist das sogenannte Recht auf Rückkehr der 1948 vertriebenen oder geflüchteten palästinensischen Flüchtlinge. Also das sind so sozusagen zwei zentrale Forderungen, die BDS stellt. Und die Idee, die dahinter steht, ist sozusagen, naja, man könnte es nennen, auf eine sanfte Art und Weise, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen, Druck eben auf Israel auszuüben. Wobei natürlich Boykott und israelische Waren für einen Deutschen, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, ja ziemlich unangenehme Assoziationen hervorrufen müsste. Ja, also es gibt immer wieder natürlich den Vorwurf gegenüber BDS, dass man sich nicht nur in die Tradition dieser unsäglichen Konferenz von 2001 stellt, sondern eben auch in die Tradition des Nationalsozialismus und der NS-Boykottkampagne zu Beginn des Nationalsozialismus, als dann Deutsche kauft nicht bei Juden gesagt wurde. Also das ist auch nicht völlig weit hergeholt. Also Boykott hat dieses Geschmäckle. Und die Frage ist natürlich vielmehr, was ist sozusagen das, also was soll genau erreicht werden mit diesem Boykott? Und da glaube ich, muss man gar nicht so sehr auf diese NS-Tradition zurückgreifen, um den antisemitischen Charakter dieser Ziele herauszuarbeiten. Da du es jetzt gerade eben ja erwähnst, ne? Der Vorwurf ist ja eben der des Antisemitismus. Ja. Was charakterisiert denn sozusagen das Antisemitische an dieser Bewegung? Ja, also bevor ich vielleicht zum Antisemitismus allgemein komme, vielleicht erstmal konkret, okay, ja. Was wären die Konsequenzen, wenn diese Forderungen von BDS erfüllt werden? Das ist ja das Interessante. Also ich würde nochmal auf diese beiden Forderungen zurückgehen und dann nochmal fragen, ja, was ist die Folge, wenn diese Forderungen erfüllt werden? Das erste, nochmal, Beendigung der israelischen, das ist jetzt ein Zitat, Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes. Das ist ganz interessant, diese Forderung ist bewusst diffus gehalten. Denn was ist alles arabische Land, das von Israel sogenannt kolonisiert oder besetzt wird? Und da haben wir schon eine zentrale Strategie vom BDS. BDS formuliert teilweise diffuse Forderungen, unter denen sich ganz unterschiedlich radikale Positionen versammeln können. Also was man einerseits sagen muss, unter diesen Gründungsmitgliedern von BDS gehören auch die Hamas, die islamistische Terrororganisation, und der islamische Dschihad. Zu den Gründungsmitgliedern des BDS? Ja, genau. Das sind ja, okay. Die sind auch immer noch Mitglieder von BDS. Okay. Und wenn die von Beendigung der israelischen Besatzung allen arabischen Landes sprechen, dann meinen die, und das wird auch ganz offen formuliert, die Zerstörung Israels. Also es gibt kein Existenzrecht für Israel, für diese Organisation. Auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit viele oder einige BDS-Leute, die unter dieser Besatzung die Besatzung des Westjordanlandes zum Beispiel verstehen. Das heißt also, die nach 1967, nach dem Sechstagekrieg stattgefundene Besetzung dieses Teiles, der ursprünglich für einen palästinensischen Staat vorgesehen war. Und das ist sozusagen die Strategie. Also einerseits können sich Leute, die weniger radikal sind, ne, also Israel soll aus dem Westjordanland raus, und Leute, die islamistische Antisemiten sind und Israel vernichten wollen, unter einem Dach, unter einer Forderung versammeln. Und das Problem ist, dass die weniger radikalen Leute sich gegenüber den Radikalen nicht eindeutig abgrenzen. Ja, also das ist sozusagen der eine Punkt. Also die Forderung Nummer eins ist sozusagen, kann die Konsequenz haben, dass Israel vernichtet wird, explizit. Und das wird auch häufig erwähnt, also wenn man auf BDS-Veranstaltungen ist weltweit, dann hört man ganz oft eine Parole, nämlich From the river to the sea, Palestine will be free. Und also das kann dir BDS-Anhänger relativ häufig. Und diese Parole sagt ja also vom Fluss, vom Jordan bis zum Mittelmeer soll Palästina frei sein. Das heißt, dazwischen gibt es aber noch einen Staat, nämlich Israel. Das heißt, Israel soll verschwinden. Na, also diese Forderung ist relativ klar. Und nur um noch ein letztes Beispiel zu bringen, einer der Mitbegründer und führenden Köpfe von BDS, Omar Barghouti, ein Palästinenser, der übrigens in Israel studiert hat, der sagt, Zitat, es ist unmöglich, Israel als jüdischen Staat auf unserem Land zu akzeptieren. Also das ist relativ eindeutig, dass hier sozusagen die Vernichtung Israels angestrebt wird, durch diese Forderung Beendung der Besatzung. Das ist ja recht... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ingo, ist ja recht interessant, weil an sich klingen ja die Forderungen... So, also man kann sich da durchaus mit identifizieren, ne? Also Freiheit für Palästina hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber durch diese vagen Formulierungen, dass sich dann eben beide Seiten dazu auch da angesprochen fühlen, links wie rechts, wie du schon meintest, das ist gerade das Gefährliche, denke ich mal, ne? Ja, das ist gefährlich, aber ich würde hier gar nicht zwischen links und rechts unterscheiden, weil es ja auch relativ viele Linke gibt, die Israels Existenzrecht von vornherein nicht anerkennen. Also, aber klar, also relativ oft wird dieser Gedanke Besatzung auf das Westjordanland bezogen, aber und da kann man übrigens auch nochmal drüber sprechen, was da genau Besatzung heißt, aber definitiv ist es kompatibel auch mit einer Forderung, dass Israel als solches sozusagen auf einem arabischen Land errichtet wurde und deswegen eine koloniale Entität ist, wie manchmal gesagt wird, und deswegen vernichtet werden soll. Und das sind ja eigentlich auch Zusammenhänge zu der zweiten Forderung, die ja im Grunde genommen genauso problematisch für das Existenzrecht Israels ist, ne? Genau. Also die zweite Forderung, das ist ja übrigens einer der Gründe, warum definitiv seit Jahrzehnten kein Friedensprozess gibt. Denn die palästinensische Seite, die verhandelt, beharrt auf diesem sogenannten Recht auf Rückkehr von diesen Flüchtlingen dieses Krieges 1948. Dazu muss man zweierlei sagen. Das erste ist, dass diese Flüchtlinge geflüchtet sind im Kontext eines von arabischer Seite begonnenen Angriffskrieges mit dem Ziel der Vernichtung Israels, als Israel gerade gegründet wurde 1948. Und das Zweite, also das sind Kriegsflüchtlinge, es gab auch Vertreibung, das ist unbestritten. Das Zweite, aber das relevantere Problem ist, dass es zwei Flüchtlingsdefinitionen in der UN gibt. Es gibt auch zwei Flüchtlingshilfswerke in der UN. Es gibt ein Flüchtlingshilfswerk für alle Flüchtlinge der Welt, UNHCR. Und es gibt ein Flüchtlingshilfswerk nur für die palästinensische Seite, UNRWA. Und bei der palästinensischen Flüchtlingsorganisation gibt es eine spezifische Flüchtlingsdefinition, bei der sich der Flüchtlingsstatus auf die Nachkommen vererbt, auch wenn die Staatsbürger eines anderen Landes geworden sind. Also die Bürger, also die Nachkommen der palästinensischen Flüchtlinge, die jetzt jordanische Staatsbürger sind, die gelten gemäß UNRWA immer noch als palästinensische Flüchtlinge, die zurückkehren sollen, sodass sich jetzt die Zahl der 700.000 auf ca. 6-7 Millionen erweitert hat. Ne? Was ja dann dementsprechend problematisch ist, wenn man ungefähr von 8 Millionen israelischen oder jüdischen Israelis aktuell ausgeht. Ja, ein bisschen weniger vielleicht, aber ja, genau. Ne? Also das Ziel, das war übrigens schon auch schon in den 50er Jahren relativ offen formuliert von arabischer Seite, ist die Majorisierung der jüdischen Bevölkerung, sodass das, was da als Zwei-Staaten-Lösung, wenn das überhaupt formuliert wird, von dieser Seite formuliert wird, eigentlich eine Lösung ist, die zwei palästinensische Staaten bedeutet. Ne? Also es sollen 6-7 Millionen arabische Menschen nach Israel zurückkehren, entschädigt werden und Staatsbürger werden und damit soll die jüdische Seite majorisiert werden und dann der jüdische Charakter des Staates ausgelöscht werden. Vielleicht. Das ist sozusagen die zweite Folge sozusagen dann davon. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären für die Hörer, was ist denn Antisemitismus? Also ganz in Kürze, wenn es geht. Okay, das ist natürlich sehr schwierig, das Ganze in Kürze zu machen. Zunächst einmal geht der Antisemitismus auf die christliche Judenfeindschaft zurück und dockt sozusagen daran an, also der moderne Antisemitismus. Das heißt, durch die christliche Judenfeindschaft sind die Juden schon in einer bestimmten Weise diskriminiert und markiert worden. Und der moderne Antisemitismus bringt nun neue Motive rein. Und man kann es ganz, ganz zusammengefasst so sagen, dass die Juden im modernen Antisemitismus, also das Bild des Juden im modernen Antisemitismus, davon ausgeht, dass die Juden die Inkarnation von abstrakten, konflikthaften, dynamischen, unbeherrschbaren Momenten der Moderne sind, die Krisen auslösen, die Kriege und so weiter hervorbringen. Das heißt, die Juden stehen sozusagen für das Nichtgelingen der postulierten absoluten Harmonie und Identität von nationalen, sogenannten rassischen, religiösen oder sonstig konzipierten Gemeinschaften. Das heißt, die Juden gelten sozusagen als die Inkarnation von Konflikt und Zersetzung, das ist mit ihnen auch immer wieder vorgeworfen, sie sind die Ursache hinter allen Kriegen zwischen den Völkern, hinter allen Krisen und so weiter. Und wenn die Juden vom Planeten gefegt werden, also sprich vernichtet werden, so der Gedanke des modernen Antisemitismus, dann wird wieder Harmonie in der Welt eintreten, dann wird es keine Krisen geben und ähnliches. Und dieser moderne Antisemitismus ist aber eine sehr flexible Ideologie. Die ist nach 1945 natürlich sehr, sehr diskreditiert gewesen angesichts der Shoah. Und man hat natürlich dann versucht, von antisemitischer Seite entweder Tarnwörter zu benutzen, wie Antizionismus statt Antisemitismus, oder den Begriff des Juden aus den antisemitischen Äußerungen erstmal rauszunehmen und nur mit Andeutung zu arbeiten, also latent antisemitisch zu argumentieren, wohlwissend, dass man von den Leuten verstanden wird, wer denn eigentlich dahinter steckt. Ne? So, jetzt ist es ja so, dass genau jetzt, oder beziehungsweise das ist die Frage, Antisemitismus wird ja dieser BDS-Kampagne vorgeworfen. Und da ist jetzt sozusagen auch die Frage, wo sind da die Zusammenhänge? Mhm. Genau. Also der zentrale Zusammenhang, es gibt verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Der zentrale Zusammenhang, den habe ich eigentlich gerade schon benannt, nämlich das ist der generelle Antizionismus. Das heißt, allen Völkern der Welt wird zugestanden, Staaten bilden zu dürfen, den Juden allerdings nicht. Also alle Staaten sind normale Staaten. Der jüdische Staat als jüdischer Staat Israel ist ein künstliches Gebilde, wie es genannt wird. Okay, aber da muss ich mal kurz einhaken, weil das ist ja dann ganz interessant, weil wenn dem dann so ist, ist das ja an Absurdität nicht zu überbieten, da ja man dann die Juden wieder in dieser Staatenlosigkeit halten würde, die ja dann wieder in den eigenen, sage ich jetzt mal, Nationalstaaten, als wie du es eben gerade ausgeführt hast, zersetzend empfunden werden würde. Ja, also um es sozusagen zusammenzufassen, der antizionistische Charakter ist in dem Sinne der Antisemitismus, als dass die einzige Schutzinstanz, die Jüdinnen und Juden weltweit haben, um sich selbst mit der Waffe in der Hand vor ihrer drohenden Vernichtung zu wehren, ja, genau diese Schutzinstanz, und das ist der Staat Israel, soll zerstört werden. Und der Witz ist bei der ganzen Sache, dass sozusagen auf mehreren Ebenen argumentiert wird. Es gibt die radikalen, ganz offenen Antisemiten, und die findet man in der Hamas, die findet man in der PLO, ja, die auch gar nicht von Zionisten reden, sondern von Juden ganz offen, ja, dass die vernichtet werden sollen, oder in Hisbollah. Und dann gibt es natürlich die vor allen Dingen auch Linken, aber in der NPD oder so ist es übrigens auch nicht anders, ne, da bedient man sich auch von Tarnwörtern, die dann davon sprechen, dass die Menschenrechte eingehalten werden sollen, dass man doch gegen so einen überholten Nationalstaat, der sich als einer bestimmten Volksgruppe widmet, also jüdischer Staat, dass man dagegen sei. Das heißt, man argumentiert von linker Seite oft mit scheinbar ganz vernünftigen, universalistischen, humanen Motiven. Man muss aber gucken, was steckt dahinter, denn diese Argumentation wendet sich bei den allermeisten eben nur gegen den Staat Israel. Und man muss dann noch ein paar andere Elemente berücksichtigen. Es wird an keiner Stelle erwähnt von den BDS-Lern, dass die Juden in Israel von der Vernichtung bedroht sind seitens eines arabischen Antisemitismus. Also Hassan Nasrallah von der Hisbollah sagt das ganz offen. Es ist gut, wenn die Juden sich in Israel versammeln, dann können wir sie alle mit einem Schlag vernichten. Ähnliches hört man in der ganzen arabischen Welt von verschiedenen Islamisten. Und genau diese antisemitische Bedrohung wird von den BDS-Leuten völlig verschwiegen, so als gäbe es die gar nicht, und als läge es ausschließlich an Israel, für Frieden zu sorgen in dieser Region. Also das ist sozusagen schon dieser dämonisierende, vorsichtig sehr, sehr einseitige Charakter dieser ganzen Argumentation. Und würdest du dann sagen, dass alle Aktivisten gleich Antisemiten sind? Also jetzt gerade in Deutschland, wenn sich da jemand engagiert, was sind da die Motive? Das ist natürlich, man kann den Leuten natürlich schwer in den Kopf gucken. Ich würde nicht sagen, dass, also der Punkt ist sozusagen, man muss zwischen einer antisemitischen Motivation und einem antisemitischen Effekt und antisemitischer Argumentation unterscheiden. Es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe und vor allen Dingen von islamistischer Seite und rechtsradikaler Seite eine ganze Reihe von Leuten, die explizit auch die Intention der Judenvernichtung haben, ja, und auch explizit diesen klassisch modernen Antisemitismus im Kopf haben. Die Juden sind sozusagen der Inbegriff der Zersetzung der völkischen Gemeinschaft, der religiösen islamischen Gemeinschaft zum Beispiel auch und Ähnlichem. Der andere Punkt ist, was ist der Effekt von einem Engagement von Menschen, die so erstmal gar nicht denken mögen, sondern vielleicht nicht richtig nachgedacht haben, Floskeln formulieren oder auch sehr einseitiger Medienberichterstattung erliegen? Und wenn die sagen, ja, wir wollen uns für Menschenrechte einsetzen und es gibt da Menschenrechtsverletzungen, dann muss man sich die Frage stellen, welchen Effekt hat die Art und Weise, wie hier sich für Menschenrechte eingesetzt wird. Und da kann man zwei Punkte erwähnen. Einerseits wieder der Effekt. Was ist der Effekt der Art und Weise der Forderungen von BDS? Und der Effekt ist die Zerstörung Israels. Die Zerstörung Israels ist die Zerstörung des einzigen Schutz, der einzigen Schutzinstitution von Juden weltweit. Und das ist schon mal ein Punkt, dass hier der Effekt antisemitisch ist, egal wie die Intention sein mag. Und der zweite Punkt ist eben diese doch eklatant auffallende einseitige Wahrnehmung. Also wenn ich sage, ich engagiere mich für Menschenrechte im Nahen Osten, dann kann ich nicht sagen, nur Israel verletzt Menschenrechte und Israel boykottieren und gleichzeitig mit islamistischen Terrorbanden wie der Hamas und dem islamischen Dschihad zusammen in einer Kampagne agieren, die Menschenrechte, also zum Beispiel im Gazastreifen, systematisch verletzen. Also das ist doch sehr, sehr eklatant, fällt es ins Auge, dass hier mit zweierlei Maßstäben gemessen wird. Und insofern würde ich sagen, es muss nicht jeder, der da mitmacht, oder jede gleich Antisemitin sein. Aber es ist doch so, dass der Effekt dieser Aktion und die Forderung von BDS letztlich antisemitisch sind. Jetzt wäre vielleicht noch eine interessante Frage für die Zuhörer, die vielleicht heute auch das erste Mal was vom BDS hören, inwieweit der BDS denn überhaupt relevant ist, jetzt in Deutschland oder europaweit. Da gibt es ja durchaus Unterschiede, in welchen Ländern sich der BDS als relativ erfolgreich erwiesen hat und in welchem er gar keine Rolle spielt. Ja, also der Punkt ist, dass BDS in Deutschland ja in den letzten, ich würde sagen, so 2-3 Jahren stärker wahrgenommen wurde, weil die auch ein bisschen aktiver sind. Aber ich würde sagen, in Deutschland sind sie noch relativ schwach. Und sie sind im Vergleich zum Beispiel zu Großbritannien, okay, oder den USA sehr schwach. Ne? Und also Großbritannien, um ein Beispiel zu nehmen, dort ist BDS vor allen Dingen bezeichnenderweise in der Linken eine sehr starke Bewegung. Man hat es vielleicht auch medial mitbekommen, ne? Da war ja mit Jeremy Corbyn Diskussion, dass er sich mit Hamas-Mitgliedern etc. getroffen hat. Ja, und in USA ist es, soweit ich weiß, mehr so am Campus oder spielt das auch für die Politik eine Rolle? Weil das heißt ja oft ja. Von antisemitischer Seite, sag ich jetzt mal so, wird ja oft dann auch behauptet, die USA wäre durchsetzt von dem Einfluss irgendwelcher jüdischen Lobbyisten. Ja, also zwei Punkte. Warum ist das überhaupt so stark in diesen beiden Ländern? Also jetzt einerseits in den USA würde ich sagen, war es bis vor kurzem noch eher so ein Campus-Phänomen und vor allen Dingen je linksradikaler und je islamistischer die Leute, desto stärker waren sie für den BDS anfällig. Aber das hat sich jetzt teilweise geändert, nämlich mit einigen Figuren wie zum Beispiel Linda Sarsour, einer Islamistin, die von Bernie Sanders in seine Wahlkampagne eingespannt wurde jetzt, die explizit sich sozusagen gegen Israel äußert und auch im Kontext dieses Women's March, wo sie im Vorstand war mit einigen anderen Vorstandsmitgliedern, noch sich sehr stark für BDS eingesetzt hat. Und es gab jetzt ja gerade eben wieder einen Skandal, wo sozusagen die Nachfolge... Sie wurde ersetzt, ne? Genau, ja, wo die Nachfolgerin von Linda Sarsour, Bilou heißt die, wo die sozusagen die ganze Zeit bei Twitter gegen Israel gehetzt hat und gesagt hat, Israel ist genauso schlimm wie der Islamische Staat und so weiter. Und der Witz ist sozusagen, dass das jetzt vor allen Dingen im Kontext der Demokratischen Partei langsam immer mehr akzeptiert wird. Es gibt da natürlich auch Kritik, ganz klar. Aber da, das ist doch schon, ich finde, das ist schon ein qualitativer Sprung, dass eine Person wie Linda Sarsour, die auch von Obama hofiert wurde, dass die sozusagen in die Demokratische Partei so integriert ist. In Großbritannien ist es dann noch stärker, gerade bei Labour, das hast du ja angesprochen, da ist es ja seit Jahren so, dass dieser Antisemitismus-Skandal dort schwelt. Und zwar auch eben ganz expliziter Antisemitismus, wo jüdische Mitglieder bedroht werden. Also das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Auch in Spanien übrigens gibt es das. Ganze Städte und Regionen boykottieren Israel dort. Also, und man muss auch sagen, auch dort ist es da, wo Podemos eine große Rolle spielt, ne, wo die Linke eine große Rolle spielt. Leider ist es so, dass dort BDS sehr stark ist. Man mag es ja vielleicht gar nicht glauben, aber gerade, dass man eben in der Linken so viel Antisemitismus findet und vielleicht ist auch empfehlenswert, das ist mir gerade eben eingefallen, wer sich über den linken Antisemitismus in Großbritannien informieren möchte, gibt es von dem David Hirsch, ne, ein sehr gutes Buch darüber. Mhm. Ja, Contemporary Left Antisemitism, ja. Aber zurück zu Deutschland vielleicht. Ja, genau. Ich möchte aber vielleicht doch nochmal einen Punkt sagen. Warum ist das denn überhaupt so stark in der Linken und in Großbritannien oder in den USA? Und ich würde sagen, diese BDS-Geschichte argumentiert ja mit dem, oder argumentiert in Anführungsstrichen, agitiert mit dem Begriff der Kolonisation. Und was auch sehr populär ist und immer stärker wird, es wird die Lüge verbreitet, Israel sei ein Apartheidsstaat. Na, das muss man sich mal vorstellen. Also die israelischen Araber haben die gleichen Rechte wie die jüdischen Israelis. Es gibt natürlich auch trotz allem Diskriminierung, ja, aber es ist kein Apartheidstaat, der in irgendeiner Weise mit Südafrika zu vergleichen wäre. Das ist eine wirklich boshafte Lüge, die auch ziemlich absurde Züge trägt, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass der Davidstern in der israelischen Fahne ist, das sei ein Argument dafür, dass es ein Apartheidstaat ist. Oder dass arabische Israelis nicht zum Militär müssen, obwohl sie es können, wenn sie wollen, das sei ein Zeichen für Apartheidstaaten. Also das zeigt, wie absurd dieser Vorwurf ist. Und wenn wir jetzt gerade eben schon bei dieser Apartheidsstaat-Argumentation sind, gönnen wir unseren Zuhörern vielleicht eine kurze Pause. Ich habe nämlich von Ari Lesser dazu einen ganz schönen Track. Und dann würde ich einfach kurz gern einspielen und dann sprechen wir nachher vielleicht darüber, wie es jetzt in Deutschland weitergeht im BDS. Okay. So, jetzt sind wir zurück, haben gerade Ari Lesser, Apartheid State, gehört und wir hatten eben auf dieses Lied gerade eben verwiesen, weil wir waren gerade bei diesem Thema, nicht wahr? Und wir haben heute den Dr. Ingo Elbe im Studio als Experten. Und ja, wir sind gerade eben stehen geblieben bei Kolonialismus und dem Apartheid State, also ein Vorwurf, dem Staat Israel gemacht wird, auch von Seiten des BDS. Genau. Und diese beiden Vorwürfe, Kolonialismus und Apartheidstaat, sind auch sozusagen das Geheimnis, warum in der traditionellen Linken weltweit diese Israel-Feindschaft so stark ist. Denn Israel und die Gründung des Staates Israel wird nach einem ganz primitiven Antirassismus so wahrgenommen, dass weiße Europäer sich das Land einer indigenen Bevölkerung gewaltsam genommen hätten. Und das, also ungeachtet eines UN-Beschlusses, ungeachtet jüdischer Präsenz seit tausenden von Jahren in diesem Kontext und vor allen Dingen, und das ist dann der zweite Aspekt, ungeachtet der Shoah und der Vernichtungsdrohung gegenüber den Juden und der umgesetzten Vernichtung gegenüber den Juden. Und das Problem der Juden war ja in den 30er Jahren, als sie von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, der europäischen Juden wohin fliehen. Ja, und Weizmann hat das ja mal so ausgedrückt, die Welt ist in zwei Teile aufgeteilt. Ein Teil will die Juden nicht haben und der andere Teil will die Juden nicht aufnehmen. Das heißt, genau dieses Problem will ja Israel lösen mit dem Recht sozusagen, dass Juden israelische Staatsbürger werden dürfen, egal wo sie leben. Und genau diesen Punkt ignoriert die Linke. Ne? Das heißt, es wird so getan, als könne man zum Beispiel die amerikanische Erfahrung oder die südafrikanische Erfahrung mit Kolonialismus und Rassismus auf den Staat Israel und die Gründung des Staats Israel übertragen. Und es gibt keinen Begriff von Antisemitismus und es wird von der Erfahrung der Shoah abstrahiert. Und das ist sozusagen das Zentrale, meines Erachtens eines der zentralen Geheimnisse, warum in der Linken dann so dieser Hass auf Israel so erfolgreich ist. Das Interessante daran ist ja auch, dass die arabischen Staaten die Geflüchteten nicht zu Staatsbürgern machen. Ne? Also außer Jordanien, glaube ich. Mhm. Ja. Ne, also wo man auch sieht, es wird auf Israel nur geschaut und was woanders passiert, das spielt keine Rolle. Es ist ja immer wichtig, das große ganze Bild zu sehen, was genau, generell passiert. Genau. Ne? Und wenn ich für Palästinenser bin, für die Freiheit, dann muss ich eben auch dafür mich einsetzen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau. Ne? Also der Punkt ist, jordanischen Staatsbürger, die Palästinenser sind. Man muss jetzt auch sagen, dass der Begriff des Palästinensers als eines spezifischen Volkes arabischer Herkunft auch erst in den 1960er Jahren sehr stark von der PLO gefeatured wurde. Vorher war eher der Gedanke, das sei arabisches Land, ein arabisches Volk. Also das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, nochmal zu sehen, woher kommt dieser Begriff des arabischen Palästinensers eigentlich, der hier jetzt immer selbstverständlich benutzt wird. Aber genau, ne, also man muss die Kontexte beachten und das tun die BDS-Anhänger in keiner Weise. Es wird völlig einseitig auf Israel geguckt. Es wird nicht gesehen, welche Repressionen oder welche Nicht-Integration der Flüchtlinge und ihrer Nachkommen in anderen Ländern, zum Beispiel im Libanon, gibt es, also wo das sehr extrem ist, wo Palästinenser wirklich keine Rechte haben. Und das wird alles ausgeblendet. Ne? Genau. Aber der Witz ist, selbst wenn das nicht ausgeblendet wird, es gibt ja diese absurde UN-Institution, dieses UNRWA, dieses Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser, das ja per Definition sagt, ja auch die jordanischen Staatsbürger, die Nachkommen der arabischen Flüchtlinge aus dem Krieg 48 sind, die sind immer noch Palästinenser. Ach, also wirklich? Das ist ja sozusagen im Grunde genommen eine ganz absurde Geschichte, während das bei allen anderen Flüchtlingen weltweit nicht der Fall ist. Ne? Ja. Ja, okay. Wenn wir jetzt zurück nach Deutschland gehen, was denkst du denn, wie sich der BDS in Deutschland weiterentwickeln könnte und siehst du da Gefahren? Das ist schwer zu sagen. Ne? Also auf der einen Seite gibt es ja jetzt diesen Bundestagsbeschluss und es gibt Beschlüsse von Asten bundesweit oder von Städten, Veranstaltungen von BDS nicht zu unterstützen. Das wurde übrigens vom BDS fälschlicherweise als Eingriff in die Meinungsfreiheit gedeutet, was natürlich gar nicht der Fall ist, weil niemand will verhindern, dass die Leute ihre israelfeindlichen Positionen in der Öffentlichkeit formulieren. Es gibt ja noch genug Räume, sie können Zeitungen gründen, was auch immer. Also einerseits gibt es da schon Gegenwind, Aber das halte ich für eine Sache, die immer relativ, also die nicht sicher ist. Ne? Also vor allen Dingen ist die Frage, wie geht man sozusagen mit BDS als Bewegung um? Also was kann man da konkret gegen machen? Das ist sozusagen die zentrale Frage. Ja. Und da gibt es in Deutschland eben diese Form von administrativen Maßnahmen, aber ich glaube, das ist nicht genug. Aber wie ist das dann jetzt, wenn ich jemanden kennenlerne, der bekennender BDS-Aktivist ist? Ja? Im Grunde würde ich demjenigen ja erstmal unterstellen, dass er Gutes im Sinne hat. Also er setzt sich für Menschenrechte ein, vermeintlich weiß vielleicht nicht wirklich Bescheid. Und wie gehe ich mit so jemandem um? Weil ich denke, wenn ich jetzt sofort sage, ja, du bist ein Antisemit und ich rede nicht mit dir, das wird nicht ankommen. Ne? Weil wichtig wäre ja schon, einfach die Leute zu erreichen in irgendeiner Art und Weise, dass sie nachdenken, sich informieren und dann wirklich ein Urteil bilden können. Das ist richtig. Also ich bin mir da auch gar nicht sicher, wie man genau jetzt zum Beispiel mit BDS umgehen soll. Der Punkt ist, du hast es ja schon gesagt, also es gibt keinen anderen Weg, als zu argumentieren. Also das heißt, man muss darauf hoffen, dass das Gegenüber offen für Argumente ist und offen für Fakten ist, ja. Und dann muss man gucken, passiert da was? Ja? Also reflektiert die Person, sieht sie die eklatanten Absurditäten dieser BDS-Argumentation oder sieht sie, wie doppelte Standards hier verwendet werden gegenüber Israel? Und wenn das der Fall ist, dann ist es gut, ja. Ich kenne aber auch genügend Leute, mit denen ich bei öffentlichen Veranstaltungen zu tun hatte, die selbst die elementaren Fakten leugnen. Ja, also das war ja leider bei der Veranstaltung in Schwäbisch Hall auch so, dass es da einige Aktivistinnen und Aktivisten gab, die elementare Fakten leugnen, wie die Tatsache, dass es einen Angriffskrieg der arabischen Mächte 1948 gab, die Tatsache, dass die Hamas im Gazastreifen kleine Kinder als Märtyrer ausbilden, Märtyrerkult praktiziert, die PLO übrigens auch im offiziellen Fernsehen der palästinensischen Autonomiebehörde, da wird ein Märtyrerkult propagiert, dass kleine Kinder sich in die Luft jagen sollen im Freiheitskampf für Palästina. Ne? Also wenn das ignoriert oder geleugnet wird, dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Aber ich glaube, bei vielen ist das nicht unbedingt so schlimm. Grundsätzlich hat man ja so aber ein bisschen das Gefühl, wenn man Beobachter der Szene ist, dass so für BDS-Aktivisten die Luft jetzt ein bisschen dünner wird. Also wir haben jetzt gerade eben, du hast es angesprochen, die Veranstaltung hier in Schwäbisch Hall, wo Aktivisten des Palästina-Komitees aus Stuttgart eben anwesend waren. Genau dieses Komitee ist schon vor, ich glaube, 2 Jahren von der Liste der Vereine der Stadt Stuttgart gestrichen worden. Das wurde damals initiiert von dem grünen Bürgermeister Fritz Kuhn und auch eben mit dieser Argumentation, beziehungsweise man muss sagen, die Jerusalem Post hat sozusagen darauf hingewiesen, erst gab es dann da Dementi und dann haben sie sich wohl von der Stadt nochmal die Seite des Palästina-Komitees angeschaut und daraufhin wurden sie eben, also aufgrund dessen, dass dort BDS beworben wurde, wurde dieser Verein gestrichen von der Homepage und von eben dieser Liste der Vereine, die auf der Seite der Stadt Stuttgart eben aufgelistet sind. Und ebenso der angesprochene Bundestagsbeschluss jetzt verhindert ja grundsätzlich, dass noch Gelder dieses Konsortium, es ist ja nicht mal ein Verein, ne? Es ist ein Zusammenschluss, ja, und Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Also würdest du sagen, denen wird dann bald die Luft ausgehen, weil jetzt mittlerweile selbst die Institutionen und auch in der Verwaltung und die Bundesregierung etc. Es gibt natürlich jetzt Gegeninitiativen, ich habe jetzt heute davon gehört, dass wohl auf dem Landesparteitag in Hessen jetzt schon geplant ist, eine Resolution gegen, also zumindest, dass sie eingebracht wird, der Antrag gegen diesen Boykott oder den Verbot von BDS, wirklicher Verbot ist es ja nicht, aber eben das Brandmarken als antisemitisch eingebracht werden sollte. Also würdest du denken, es ist Licht am Ende des Tunnels, also in Deutschland, oder siehst du da weiterhin Gefahren, gerade eben in Bezug auf steigenden Antisemitismus, der ja eben jetzt nicht nur irgendwie mit dem BDS assoziiert sein muss? Ja, das finde ich ein gutes Stichwort. Also Es ist auch, also einerseits ist es natürlich richtig, über BDS aufzuklären, darüber aufzuklären, dass bei im Kontext von BDS letztlich die Vernichtung Israels die Konsequenz wäre, dass dort auch immer wieder mit dämonisierenden und delegitimierenden Mustern Israel traktiert wird. Aber auf der anderen Seite ist die Konzentration auf BDS auch ein bisschen problematisch, weil du hast es ja gerade erwähnt. Es gibt ja sogar Antisemiten, die sagen, nee, BDS ist ganz falsch, weil BDS schadet zum Beispiel auch den Palästinenserinnen und Palästinensern, die israelischen Grenzgebieten, ne? Das hat Arbeiten. Ja. Genau. Ne? Also und das heißt, Antisemitismus und israelbezogener Antisemitismus ist ein noch viel umfangreicheres Phänomen als jetzt diese BDS-Kampagne, die natürlich lautstark ist und die immer wieder, sagen wir mal, durch Aktionen, die auch gar nicht so gewaltfrei sind, wie die immer behaupten, in die Öffentlichkeit tritt. Also zumindest wird da immer skandiert und es wird verhindert, dass Leute überhaupt mal was sagen dürfen. Es wird verhindert, es wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt insofern, als dass israelische, nicht antizionistische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht sprechen sollen und so weiter und so fort. All das ist sozusagen der Punkt, aber dahinter steckt noch ein viel größeres Problem, nämlich dieser israelbezogene Antisemitismus. Ja. Und insofern muss man das sozusagen angehen und das offen thematisieren. Und jetzt zurück zu der Frage, wie sieht es in Deutschland aus? Da würde ich sagen, auf der einen Seite begrüße ich das, dass man auch administrativ sich klar positioniert gegen BDS. Aber das kann die Argumentation nicht ersetzen. Und da sehe ich doch gerade bei Politikerinnen und Politikern und auch leider auch im akademischen Kontext eklatante Mängel und viel Unwissen und ziemlich viel Naivität, was das Thema betrifft. Und also eine sozusagen administratives Vorgehen gegen BDS, wo dahinter eigentlich kaum argumentative Substanz steckt, ist ein großes Problem. Das kann nämlich genauso gut wieder umkippen. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Erfolgs, dass zum Beispiel ganz viele Prominente in den USA, in Großbritannien, im Kulturbereich sich BDS anschließen, weil die vielleicht, würde ich erstmal unterstellen, erstmal gar nichts wissen über diesen Konflikt und dann diese Erzählung von den Menschenrechtsverletzungen und so weiter, diese völlig einseitige Darstellung, diese Skandalisierung Israels wahrnehmen und dann sozusagen glauben, man müsse jetzt für die gute Sache einstehen. Also nur, dass am Ende der guten Sache der zweite Holocaust steht. Das ist sozusagen das Problem. Du sprichst da wahrscheinlich auch so eine Substanzlosigkeit an, die man wahrscheinlich, ich denke mal, du spielst auch an auf so jemanden wie Heiko Maas anwenden kann, der sagt, er sei aufgrund des Holocaust und den schrecklichen Geschichten, die da in Deutschland liefen, in die Politik gegangen, hat aber dann keine Probleme, einerseits das zu sagen und andererseits das iranische Regime zu hofieren. Ja, ja, also das wäre ein Aspekt, ne? Das ist sozusagen ein prominenter Fall. Der würde wahrscheinlich sagen, dass er das gar nicht tut und dass das ja Diplomatie sei, aber das ist natürlich sehr fragwürdig. Das geht in die Medien rein, gerade in den Medien, würde ich sagen, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien herrscht eine doch erstaunliche Form von Verharmlosung, gerade dieses arabischen oder dann auch islamistisch-iranischen Antisemitismus vor. Da wird immer argumentiert, ja, das so radikal meinen die das nicht, das sei bloße Rhetorik und man denkt sich so, ja, das wurde über Hitler auch gesagt, ne? Und da war keine Rhetorik, sondern das war ernst gemeint und ich glaube, die Hisbollah und die Hamas und viele andere und der Iran zeigen auch relativ deutlich, dass sie das ernst meinen, dass sie Juden umbringen wollen und dass sie die Juden umbringen wollen. Also Nasser Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, sagt Juden. Der sagt explizit, damit man mich nicht falsch versteht, ich sage nicht, Israelis sollen vernichtet werden, die Juden sollen vernichtet werden. Und mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen und die nicht als zum Beispiel vollständig als Terrororganisation einzustufen, was der erste Schritt wäre, das ist eklatant. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt einige Fortschritte, es gibt eine gewisse Wahrnehmung, dass BDS ein Problem ist, aber man muss noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und da sehe ich jetzt von meiner Perspektive in der Uni aus, auch gerade bei meinen Kolleginnen und Kollegen, jetzt nicht unbedingt in der Philosophie oder so, aber generell sehe ich ein großes Unwissen und sehe auch manchmal auch keine Bereitschaft, sozusagen ein Begriff von Antisemitismus, ein Begriff dessen, was ist in der Shoah eigentlich passiert, welche Verbrechen sind da verübt worden und aus welchem Grund, sich damit auseinanderzusetzen, die Bereitschaft ist doch sehr gering. Und da muss man ansetzen, ohne Begriff von Antisemitismus, ohne Reflexion darauf, was Antizionismus nach 1948 mit Antisemitismus zu tun hat und auch schon teilweise davor, wird das nicht funktionieren. Also viel zu tun. Und wer sich da natürlich engagieren möchte und sich einbringen möchte, der hat natürlich die Möglichkeit, hier in der Region in den Verein Ohne Rechtsaußen e.V. einzutreten und da mit uns in den Diskurs zu treten, Radiosendungen über so ein Thema zu machen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch das riesige Fass Antisemitismus allgemein, Israel, antimuslimischer Rassismus, muslimischer Antisemitismus aufmachen, weil all diese Punkte wären wahrscheinlich mehr als eine Sendung wert, muss ich sagen, dass wir schon am Ende der Sendung sind. Und mich recht herzlich bedanken bei dir für die ausführlichen Informationen darüber. Ich hoffe, wir werden mit den Leuten weiterhin da im Diskurs bleiben und uns über das Thema auseinandersetzen können. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne. Und verabschiede mich jetzt sozusagen, weil wir wirklich am Ende der Sendung schon angelangt sind. Alles klar, gerne. So, das war unser Experte Dr. Ingo Elbe der Universität Oldenburg. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail wieder schreiben ans Studio oder eben an unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns auf Facebook kontaktieren. Informiert euch einfach weiter. Und wichtig zu wissen ist einfach, dass Israel den arabisch-palästinensischen Bürgern keinesfalls ihre Grundrechte oder rechtliche Gleichheit anzweifelt. Und tatsächlich gibt es kein arabisches Land, in dem arabische Bürger, Bürgerinnen so umfangreiche, individuelle, demokratische Mitbestimmungsrechte genießen wie jetzt in Israel. Die BDS arbeitet mit schwammigen Aussagen, siehe Rückkehrrecht. Auf dem ersten Anhieb hört sich das ja sehr plausibel an und ich kann auch verstehen, dass viele Leute sich dafür engagieren möchten, aber ganz im Ernst, wusstet ihr, dass der Flüchtlingsstatus vererbt wird und dass es jetzt eben in 70 Jahren von 750.000 auf über 5 Millionen gestiegen ist? Und stellt euch einfach mal vor, was passiert, wenn ein Land mit 8 Millionen Bürgern auf einmal mit 5 Millionen anderen Bürgern überschüttet wird. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Und Israel ist schützenswert. Der Staat wurde gegründet, damit die Bürger endlich geschützt sind, die Israelis und die Juden. Und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Gerade für uns als Deutsche, denke ich mal, ist das Existenzrecht Israels unantastbar. Und mit diesen Worten entlassen wir euch in die Nacht.